Wagen, doch ich bleib hier und stell dir Fragen nach dem Wem und nach dem Wann und nach dem Warum. Lass mich nicht im Respekt vor meinen Gefühlen war keine Ausrede zu.